Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now we come to that verse, Jetzt kommen wir zu dem Vers, where I am sure if you've listened to me for a while, über den du mich sicherlich, wenn du mir schon eine Weile folgst, you must have heard me talk about this. bestimmt hast sprechen hören. A verse that I have to say in the last 10 years possibly impacted me more than any other verse. Ein Vers, der mich in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich mehr als jeder andere Vers geprägt hat. Maybe not impacted me more than any other verse regarding Revelation. Vielleicht nicht mehr beeinflusst als jeder andere Vers in Bezug auf Offenbarung, But regarding experience. aber in Bezug auf Erfahrung. This verse has changed my life in such a powerful way. Dieser Vers hat mein Leben auf eine sehr kraftvolle Weise verändert. I appropriated it, I grabbed hold of it, I live by it. Ich habe ihn mir zu eigen gemacht, ich habe ihn ergriffen und ich lebe danach. So let's look at this. Schauen wir ihn an. Everything we could ever need for life and godliness has already been deposited in us by his divine power. Vers 3. Alles, was wir jemals zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen könnten, ist bereits durch seine göttliche Kraft in uns gelegt worden. I can possibly quote this verse in a few different versions and in the original Greek. Ich kann diesen Vers wahrscheinlich in einigen verschiedenen Versionen und im griechischen Original zitieren. It's just become such a reality in my everyday life. Er ist einfach zu einer Realität in meinem täglichen Leben geworden. But let's just focus on it here in the Passion. Aber konzentrieren wir uns auf diesen Vers hier in der Passion. Everything we could ever need for life and godliness. Alles, was wir jemals zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen könnten. Now, let's imagine, what could that be, everything? Stellen wir uns mal vor, was alles sein könnte. Something I remember many, many, many years ago, I preached about something similar. Manchmal erinnere ich mich, dass ich vor sehr vielen Jahren über etwas Ähnliches gepredigt habe. And I told the people, Ich erzählte den Leuten, I had a powerful revelation. ich hatte eine mächtige Offenbarung. Everything in the original Greek means everything. Alles bedeutet im griechischen Original alles. If you look into the original Greek, what this word everything means, Schauen wir uns im griechischen Original mal an, was dieses Wort alles bedeutet. Look, here are the different meanings. Hier sind die verschiedenen Bedeutungen. Every, Jedes, any, jegliches, all, alle, the whole, das Ganze, all things, alle Dinge, everything. alles. Look at this, everything. Sieh dir das an, alles. So the Apostle Peter is trying to convince us Der Apostel Petrus versucht also, uns davon zu überzeugen, that there is not a single thing that we could ever need for life and godliness dass es nichts gibt, was wir für ein gottgefälliges Leben brauchen könnten, that has not been deposited to me. was uns nicht schon gegeben wurde. People use the word life, unfortunately, in a very light manner. Die Menschen verwenden das Wort Leben leider auf eine sehr leichte Art und Weise. But Peter uses a very specific word here for life, the word Zoe. Aber Petrus benutzt hier ein sehr spezielles Wort für Leben, das Wort Zoe. When I go into my Greek dictionary, here is the definition. Wenn ich in meinem griechischen Wörterbuch nachschlage, finde ich folgende Definition. Of the absolute fullness of life, Die absolute Fülle des Lebens, both essential and ethical, sowohl die essentielle als auch die ethische, which belongs to God, die Gott gehört, and through him, und durch ihn it belongs to us too. auch uns gehört. Look, Schau mal. the Bible doesn't just say God has given us everything to life, as many Christians define life. Die Bibel sagt nicht nur, Gott hat uns alles zum Leben gegeben, wie viele Christen das Leben definieren, But everything we could ever need for the fullness of life. sondern alles, was wir jemals für ein Leben in Fülle brauchen könnten. The moment I actually saw this and made a choice to acknowledge this as the truth. Sobald ich das erkannte und die Entscheidung traf, dies als Wahrheit anzuerkennen, Do you know what I did? weißt du, was ich tat? I made a very simple choice. Ich traf eine ganz einfache Entscheidung. I said, every single day of my life, Ich sagte, an jedem einzelnen Tag in meinem Leben, where I do not experience the absolute fullness of life, an dem ich nicht die absolute Fülle des Lebens erlebe, there's only one person to blame, and that's me. gibt es nur eine Person, die daran schuld ist, und die bin ich. I'm not a victim. Ich bin kein Opfer. I cannot blame God. Ich kann nicht Gott die Schuld geben. I cannot blame the devil. Ich kann nicht den Teufel beschuldigen. I cannot blame the circumstances. Ich kann nicht den Umständen die Schuld geben. I'm the only person to blame if this is not my experience. Ich bin die einzige Person, die schuld ist, wenn das nicht meine Erfahrung ist. And then I decided that, okay, therefore I better experience it. Dann beschloss ich, dass ich es daher besser erleben sollte. So I spent endless hours writing this truth upon my heart. Also verbrachte ich endlose Stunden damit, diese Wahrheit auf mein Herz zu schreiben. I spent endless hours saying something like this. Ich habe endlose Stunden damit verbracht, so etwas wie das hier zu sagen. Jesus, I thank you, I thank you, I thank you. Jesus, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. But there's nothing else that you need to do. Dafür, dass du nichts weiter tun musst. For me to have an abundant, exceptional, extraordinary life every single minute of every day. Damit ich jede einzelne Minute eines jeden Tages ein erweitertes, außerordentliches, außergewöhnliches Leben führen kann. I thank you that you gave it to me. Ich danke dir, dass du es mir geschenkt hast. And because you did, und weil du das getan hast, today I expect nothing else but that fullness of life. Erwarte ich heute nichts anderes als diese Fülle des Lebens. Today I refuse to live a life that is any different. Heute weigere ich mich, ein Leben zu führen, das davon abweicht. And I focused on what Jesus gave to me, his own life. Und ich konzentrierte mich auf das, was Jesus mir gegeben hat, sein eigenes Leben. The only way I can describe it, it was almost like magic. Ich kann es nur so beschreiben, dass es fast wie magisch war. Visibly, my life changed. Mein Leben veränderte sich sichtbar. Suddenly, everything around me began to change. Plötzlich begann sich alles um mich herum zu verändern. And I realized that it really has been given to us. Unfortunately, we take so little. Und ich erkannte, dass es uns wirklich geschenkt worden ist. Leider nehmen wir so wenig davon in Anspruch. Peter writes it in the past tense. Petrus schreibt es in der Vergangenheitsform. Has already been deposited in us. Ist bereits in uns angelegt worden, gelegt worden. By his divine power. Durch seine göttliche Kraft. Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? It means that if you don't experience that, you are either doubting his divine power or not appropriating what is yours. Es bedeutet, dass, wenn du das nicht erlebst, du entweder an seiner göttlichen Macht zweifelst oder dir nicht aneignest, was dir gehört. I will ask you a very simple question. Ich frage dich ganz einfach. Is there a greater power than the power of God? Gibt es eine größere Macht als die Macht Gottes? No. Nein. Look, my friend. Schau, mein Freund. The same power that resurrected Lazarus from the dead and Jesus from the dead. Dieselbe Kraft, die Lazarus und Jesus von den Toten auferweckt hat. It's the same power that already deposited everything inside of you. Ist dieselbe Kraft, die bereits alles in dir deponiert hat. I have to talk a little bit more about this tomorrow. Ich muss morgen noch ein bisschen mehr darüber sprechen. See you guys. Bis dann, Leute.